schlich er sich in sein privates Gemach zurück und begann, die grüne Flüssigkeit in großen Zügen zu trinken, zu trinken. Der Absinth, bekannt als grüner Teier, entfertigte schnell seine Wirkung. Heinrich spürte, wie eine Welle der Euphorie und Verwirrung über ihn hinweg rollte. Die Welt um ihn herum begann sich zu drehen und seine Sinne wurden übermächtig. Er lachte wild und unkontrolliert, während er die leere Flasche in seiner Hand betrachtete. Wahnsinns beschloss Heinrich, seine perverse Fantasie in die Tat umzusetzen. Mit einem animalischen Stöhnen setzte er die leere Flasche an seinen After und begann, sie langsam und brutal in sich zu schieben. Der Schmerz und das Unbehagen, das er dabei empfand, steigerte nur seine Lust und seinen Rausch. Fahrer Heinrich, nun völlig in seiner eigenen kranken Welt versunken, stöhnte und keuchte, während er die Flasche tiefer und tiefer in sich aufnahm. Die Realität schien weit entfernt und er war gefangen in einem Zustand der extremen Empfindungen, die ihn sowohl schmerzten als auch befriedigten. Als die Flasche schließlich vollständig in ihm verschwunden war, sank Heinrich erschöpft und zitternd zu Boden. Er lag da umgeben von den Überresten seiner Exzesse, ein Opfer seiner eigenen perversen Lust. Doch trotz der körperlichen Qualen, die er erlebte, konnte Heinrich ein teuflisches Lächeln nicht unterdrücken. Er genoss die Extremsituation, in der er sich befand, und war bereit, sich dem nächsten perversen Abenteuer hinzugeben.